Die Reise nach Wehhagen. Ein Hörspiel von Edgar Piel. Regie Hans Rosenhauer. Ich wusste nicht, wo ich ansetzen sollte. Ich hatte nur diese Namensliste. Es musste sich erst herausstellen, ob ich damit weiterkommen würde. Mein Auftrag hieß, finden Sie gerne. Das schien verdammt wichtig zu sein. Herr Rabe, wirklich wunderbar, dass Sie so schnell für mich Zeit haben. Ich glaube, dass Sie der richtige Mann sind. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Finden Sie gerne. Frau Gross. Bitte, ich möchte jetzt nicht gestört werden. Was ich von Gerner wusste, war, dass er einige Zeit für den Konzern gearbeitet hatte, den Rüschenberger leitete. Schon eine Weile her offenbar. Gerner musste einen großen Eindruck hinterlassen haben. Ich denke mir, Ihr erster Schritt müsste sein, dass Sie sich eine Vorstellung von seiner Persönlichkeit machen. Oder von seiner Tätigkeit, was er für uns getan hat. Sehen Sie, das ist nämlich gar nicht einfach zu sagen. Es gibt für unsere leitenden Mitarbeiter eine Menge Stress. Das ist ganz normal. Und normal ist auch, offenbar auch, dass Männer, wenn sie so um die 40 sind, ich spreche von dem, was man so Midlife-Crisis nennt, das kann einen Konzern, wie ich ihn vertrete, teuer zu stehen kommen. Ich will sagen, wenn plötzlich die besten Männer, ich meine, es bleibt im Allgemeinen nicht viel Zeit über den Sinn. Verstehen Sie, ich weiß, dass es das gibt. Ich bin Ökonom, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, dass es diese Fragen gibt. Und ich kenne Männer, ich kann ihnen Top-Leute nennen, fähige Leute, keine Frage, knallharte Entscheider ganz oben. Eines Tages steht so jemand von seinem Schreibtisch auf, lässt seine Arbeit, seine Familie im Stich und beginnt etwas ganz Neues. Wie gesagt, es sind nicht die schlechtesten. Ich hatte einen großartigen jungen Mitarbeiter, der hat sich wegen solcher Fragen kürzlich umgebracht. Tragisch. Mögen Sie einen Cognac? Ja, gern. Wirklich sehr tragisch. Ich nehme diese Dinge ernst. Gerner war der Mann, der damit umgehen konnte. Faszinierend. Ich habe mir das selbst einmal angehört. Ein Philosoph. Und darum dachte ich an Sie. Zum Wohl. Zum Wohl. Wie gesagt, ein Philosoph oder Psychologe, aber ganz handfest, überzeugend in jedem Wort, in jeder Geste. Man musste ihn erleben, ein echter Therapeut, ein Zauberer. Teuer, ja. Gerner war teuer, aber die Zusammenarbeit mit ihm hat uns viel Geld gespart. Rüschenberger gab mir eine Liste mit Namen. Leute, die Gerner in seinen Seminaren erlebt hatten. Die von Gerner, so sagte er, aus dem Strudel der Sinnkrisen herausgerissen und für die Firma gerettet worden seien. Bitte sprechen Sie zuerst mit denen. Aber bitte kein Wort darüber, wie Sie an die Namen gekommen sind. Datenschutz, Sie verstehen. Machen Sie sich ein Bild von seiner Persönlichkeit. Ich meine, da hatte sich am Schluss irgendetwas verändert an ihm, seitdem Gerner im Rollstuhl saß. Ich selbst habe ihn dann nur noch einmal gesehen. Ein Hüftleiden, glaube ich. Aber ich weiß das nicht genau. Es kann auch was anderes sein. Die Namen waren quer über die Bundesrepublik verteilt. Stuttgart, Frankfurt, Köln, Hannover, alles Orte mit großen Geschäftsstellen des Konzerns. Ich hatte den Auftrag angenommen, weil ich keine Wahl hatte. Die letzten beiden Jahre habe ich als Taxifahrer gearbeitet. Nach meinem Unfall vor einem Monat Ja, ich war selber schuld. War es damit vorbei. Rüschenberger wusste, dass ich früher mal für ein Detektivbüro gearbeitet hatte. Ich war damals mit einer privaten Angelegenheit für ihn beschäftigt gewesen. 2 Monate lang Rüschenbergers Frau observiert. Ist allerdings nichts bei rausgekommen. Ich hatte nur herausgefunden, dass er selbst eine Geliebte hatte. Das war nicht das, was unser Klient wissen wollte. Ich war ziemlich erfolglos als Detektiv. Fehlbesetzung. Genau wie später als Taxifahrer. Auch vorher schon auf der Uni. 5 Semester Philosophie und Psychologie. Die Detektei hat sich von mir ziemlich bald wieder getrennt. Wie gesagt, die letzten 2 Jahre habe ich als Taxifahrer gearbeitet. Und nun wollte Rüschenberger, dass ich wieder Detektiv spiele. Als ich ihm damals berichtete, dass ich keine Erkenntnisse über irgendeinen Geliebten seiner Frau, wohl aber über seine eigene, Rüschenbergers eigene Geliebte gewonnen hätte, haben wir uns einen ganzen Abend lang über die Liebe unterhalten. Die Liebe an sich und bei Platon und so weiter und so fort. Ziemlich gebildetes Gequatsche. Wir waren beide besoffen, als er mir erzählte, wie froh er wäre, dass seine Frau sich nicht revanchiert hat. Ich glaube, er war mir dankbar, obwohl der soziale Unterschied blieb natürlich gewahrt. Er, der große Boss, und ich, der abgebrochene Student. Ich hatte den Philosophen raushängen lassen, weil ich schnell bemerkt hatte, dass er auf exotische Sachen abfuhr. Jedenfalls glaubte er, dass ich der richtige Mann dafür sei, seinen Hausphilosophen wiederzufinden. Diesen Manager-Guru, der wahrscheinlich von dem elenden Job, Top-Leute bei der Stange zu halten, die Nase voll hatte. Hier, nehmen Sie diesen Scheck. Glauben Sie, dass 1.000 für die erste Woche reichen? Ich musste verdammt schon mit weniger auskommen. Zur rechten Zeit der rechte Job. Ich war neugierig auf Gerner. Mein Reiseplan ging von Süd nach Nord. Wolfgang Rose, Systemingenieur, stand auf der Liste, die Rüschenberger mir in die Hand gedrückt hatte. Ganz und gar faszinierend. Dieser Mann hat mir gezeigt, wo es lang geht. Dass Gerner eine faszinierende Persönlichkeit war, wusste ich ja nun schon. Rüschenberger hatte mir ein Foto aus seiner Firmenbroschüre gegeben. Es zeigte ihn selbst zusammen mit Gerner. Das Bild war noch aus der Zeit, bevor Gerner im Rollstuhl saß. Große Gestalt, etwa Mitte 40, Typus Frauenarzt. Umwerfend. Der klotzige Ring an Gerners Hand war mir gleich ins Auge gesprungen. Ich war damals in seinem Wochenendseminar im Bergischen Land. In der Firma war ein Aushang. Ich bin eigentlich nur aus Langeweile hingefahren. Er hat dieses Talent in mir entdeckt, wirklich. Ich hätte ja beinahe schon alles hingeworfen. Es war so ein Gefühl, wie soll ich sagen, der Leere. Ich wusste, dass da irgendetwas nicht stimmt in meinem Leben. Dass da etwas fehlt. Aber es war niemand da, der mir sagen konnte, Rose, du musst Klavier spielen. Das hat in mir geklimpert, aber meine Ohren, mein inneres Ohr war verschlossen. Es war, wie ich es sage. Er schaute mich lange und eindringlich an. Ich sehe noch deutlich den großen blutroten Ring an seiner linken Hand. Seine Figur beeindruckend. Wirklich. Ich hatte während der Diskussionen, die dort an diesem Wochenende stattfanden, kein Wort gesprochen. Aber er sagte mir auf den Kopf zu, dass ich Klavier spielen muss. Kennen Sie die Mondscheinsonate? Seine Frage war für mich wie eine Erlösung. Seitdem sitze ich jede freie Minute vor dem Klavier und ich sage Ihnen, ich bin glücklich. Ich bin wirklich ein anderer Mensch. Herr Rose, ich habe noch eine... würden Sie... Darf ich Sie bitte... Und die Firma profitiert davon. Ja, ich bin nun wieder der Alte. Ein zufriedener Mensch, ein zufriedener Angestellter. Haben Sie nachher, nach diesem Wochenendseminar, noch irgendwie Kontakt mit Herrn Gerner gehabt? Ich meine, war das nur dieses eine faszinierende Erlebnis, diese Begegnung, bei der er Ihnen sagte... Ja, wie ich es sage, er hatte mich auf Anhieb mitten ins Zentrum getroffen. Alles, was gesagt werden musste, war damit ausgesprochen. Wenn Sie Herrn Gerner treffen, sagen Sie ihm, dass ich inzwischen die Mondscheinsonate spiele. Von vorne bis hinten, von vorne bis hinten. Sagen Sie ihm, dass ich glücklich bin. Ich war keinen Schritt weitergekommen. Aber ich stand ja noch ganz am Anfang. Ich zweifelte nicht daran, dass ich Gerner finden würde. Über kurz oder lang. Kechler, Diplom-Volkswirt, stand als Nächster auf meiner Liste. Ich fuhr weiter den Rhein runter von Frankfurt Richtung Köln. Kechler war Kontroller in Rüschenbergs Imperium. Keine Ahnung, was das heißt, Kontroller. Nein, bitte nicht im Büro, hatte er mir am Telefon gesagt, als ich ihn um ein Gespräch bat. Rabe, sagten Sie? Ja. Ja, also Herr Rabe, merken Sie, hier... Hier kann man atmen. Gut, dass Sie hier zu mir rausgekommen sind. Sie ahnen nicht, wie frei man sich am Abend fühlt, wenn man die Probleme des Tages einfach hinter sich gelassen hat. Wenn man Ihnen einfach davongelaufen ist. Also. Herr Kichler, ich hatte Ihnen schon am Telefon gesagt, worüber ich mit Ihnen sprechen wollte. Ja. Sie sagten, dass Sie Gerner als Therapeuten kennengelernt haben. Gerner, ja. Hm? Ja, Moment mal. Gerner, ja. Naja, wie soll ich ihn beschreiben? Mir ging es damals wirklich sehr schlecht. Depressionen. Also, wenn ich morgens vor meinem Schreibtisch saß, bekam ich regelrechte Angstanfälle. Mein Herz trommelte, raste los. Das Telefon jagte jedes Mal eine Schockwelle durch meinen Körper. Mein damaliger Vorgesetzter Uhlenhut hat mich zu Gerner in die Therapie geschickt. Moment mal. Ja. Die Gruppensitzungen bei Gerner machten bei mir alles noch schlimmer. Ich verstand nur Bahnhof. Gerner redete. Es war wunderbar, was er sagte. Ich war hingerissen, aber ich kann Ihnen nicht sagen, worüber er gesprochen hat. Er hatte eine Schar junge Leute um sich herum sitzen. Hauptsächlich junge Männer. Ein paar verrückte Frauen. Frauen hingen an seinen Lippen. Ich kam mir ziemlich gottverlassen und dumm vor. Alles, was heute in den Köpfen drin steckt, sei Unsinn und lebensgefährlich oder so ähnlich. Man müsse den Leuten zuerst den Kopf leer pusten und kleine von ihm selbst kultivierte Gedankenpflänzlein einsetzen. Vivifizieren nannte er das. Moment mal. Wie gesagt, vivifizieren nannte er das. Also merkte er, dass seine Gedanken bei mir nicht richtig Wurzeln schlugen. Bestellte mich zu einer Einzelsitzung, machte mir klar, dass meine Herzbeschwerden, also dieses rasende Pochen, dass das nur durch Laufen behoben werden kann. Seine Theorie sah für meinen speziellen Fall etwas so aus, mein Körper denke anders, also etwas anderes als mein Verstand. Sie müssen die Sprache Ihres Körpers verstehen lernen. Geben Sie ihm mindestens einmal am Tag Gelegenheit. Lassen Sie Ihren Körper los. Lassen Sie ihn laufen. Lassen Sie Ihren Körper, Ihrem Verstand einfach davonlaufen. Moment mal. Was, Herr Kechler, was waren das für Leute bei Gerner? Sie sagten junge Männer. Und ein paar Frauen. Wirken alle ein bisschen gerupft. Ich weiß nicht, kennengelernt ist auch zu viel gesagt. Alpha Silvi, sie saß meistens neben mir. Hat auch nie gesprochen. Aber sie hat ihn mit ihren Augen verschlungen. Sie betete ihn an. Ich muss zu Hause noch irgendwo ihre Adresse haben. Moment mal. Die Adresse, die Kechler mir am nächsten Tag am Telefon gab, stand nicht auf meiner Liste. Aber für mich roch dieser Tipp nach Erfolg. Die Frau würde mich zu Gerner bringen. Sie betete ihn an. Wenn an Kechlers Beobachtung was dran war, würde sie schon wissen, auf welcher Wolke sich ihr Gott abgesetzt hatte. In meinen Augen war dieser Gerner ein Schelm. Eine Art Eulenspiegel, der für jeden die richtige Kur parat hatte. Wahrscheinlich hatte er inzwischen genug Geld gemacht, um irgendwo in der Toskana zu hocken. Silvi Pica. Ich hatte Glück. Ihr Name stand an der Tür. Sie schien noch hier zu wohnen. Mieger? Was ist denn los? Wer sind Sie? Rabe. Entschuldigen Sie, Matthias Rabe. Darf ich für einen Augenblick reinkommen? Ich war einiges gewöhnt aus meiner Zeit in dem Detektivbüro. Ich meine, was das Thema Frau und Alkohol angeht. Man bekommt da einiges zu sehen. Auch nachts beim Taxifahren. Silvi Bieger. Sie ließ mich in die Wohnung und verkroch sich selbst in ihren alten, schmutzigen Sessel. Wie eine kranke Ratte, dachte ich. Das Zimmer sah aus wie eine verrottete Mülldeponie. Der Geruch war unausstehlich, war wohl seit Tagen keine Luft mehr reingekommen. Ihr Gesicht war verquollen, aufgedunsen, wie dicker Brei um Nase und Augen. Ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Sie haben doch Herrn Gerner gekannt, oder vielleicht besser, Sie kennen Herrn Gerner, nicht wahr? Der Name Gerner wirkte wie eine Zauberformel auf sie. Es ging ein Zittern durch ihren Körper. Es schien, als kröche auf einmal von fern her neues Leben in sie hinein. Ihr Körper schien sich zu straffen. Gerner. Sie richtete sich ein wenig auf. Ich wusste, dass Andreas jemanden schicken würde. Ich wusste es. Hat die Weiber weggejagt. Sie wühlte unter einem Berg von Papier und Lumpen eine zerknüllte Zigarettenpackung hervor und zündete sich zitternd eine Zigarette an. Sie sehen, ich habe nicht viel einzupacken. Habe ja darauf gewartet. Sie haben nicht zufällig was zu trinken? Sie griff nach einem der eklig schmutzigen Gläser, die auf dem mit Flaschen, Tüchern, Zigarettenstummeln und Papierfetzen überfüllten Tisch standen und stellte es gleich wieder zurück. Rabe heißen Sie? Ich habe von einem Raben geträumt. Das glauben Sie mir nicht. Was? Wirklich, ich habe schon oft von Rabenvögeln geträumt. Ich habe aber immer geglaubt, dass mir diese Träume Unglück bringen. Sie lächelte mich dabei tatsächlich an. Es war eine erstaunliche Veränderung in ihr vorgegangen. Innerhalb von wenigen Minuten. Ich hätte gern zurückgelächelt. Es gelang mir nicht, weil der Gestank mir den Atem verschlug. Ich musste an Rose denken, den komischen Pianisten, den Gerner von seinen Minderwertigkeitskomplexen kuriert hatte. Und auch bei Kechler war es ihm ja mit einem ziemlich simplen Psychotrick gelungen, den Mann noch für eine Weile auf der Karriererennbahn zu halten. Mit dieser Frau hatte er wohl weniger Glück gehabt. Silvis Anblick gab bestimmt kein Foto her für das Poesiealbum seiner Therapieerfolge. Wie sollte ich ihr klarmachen, dass nicht Gerner mich geschickt hatte? Es tut mir leid, Frau Bieger, aber ich komme nicht von Herrn Gerner. Im Gegenteil, ich wäre froh, wenn Sie mir helfen könnten, ihn zu finden. Ich hatte befürchtet, dass sie wieder in sich zusammenfallen würde. Fehlanzeige. Sie schaute mich nur für einen winzigen Augenblick ein bisschen ungläubig an, so als hätte sie mich nicht richtig verstanden. Danach suchte sie in einer Tasche nach irgendwelchen Utensilien. Sie stieß dabei auf einen Lippenstiftstummel und fing an, sich die Lippen zu schminken. Ich bin sofort fertig. Sie können ja warten. Also kann ich doch nicht auf die Straße. Wir waren glücklich, verstehen Sie? Sehr glücklich damals, vor seiner Krankheit. Wir haben uns ergänzt. Andrea studierte. Wir haben uns sehr früh kennengelernt. Ich sagte immer, lass dir Zeit. Du musst alles studieren. Er hat alles studiert. Philosophie, Psychologie, Theologie sogar. Wirklich. Ja. Ich habe als Kindergärtnerin gearbeitet, damit er in Ruhe studieren konnte. Bin abends zur Abendschule gegangen. Nachher, weil er war mir ja so sehr überlegen. Irgendwann wollte ich alles nachholen. So haben wir uns das ausgemalt. Damit ich in seiner Nähe bleibe, hat er gesagt. Geistig, meine ich. Denn er hatte sich ja zu der Zeit schon ein Zimmer gemietet, in dem er für sich alleine leben konnte. Er brauchte das. Ruhe, die Einsamkeit. Für seine Studien. Wir haben uns jeden Tag gesehen, anfangs bei mir. Er besuchte mich. Dienstags, samstags und sonntags. Seine Wohnung war für mich tabu. Ich musste das verstehen, obwohl es fiel mir natürlich schwer, das zu verstehen. Auch die Abendschule fiel mir schwer. Morgens und nachmittags den Lärm der Kinder um mich herum und abends in der Abendschule, da konnte ich mich oft gar nicht mehr richtig konzentrieren. Viel gemeinsame Zeit blieb uns nicht. Sonntags immer natürlich. Ja, und dann gab es oft Streit. Er hatte recht. Ich war selbst schuld, dass er sich manchmal 2 oder 3 Wochen nicht sehen ließ. Ich hätte ihm keine Vorwürfe machen dürfen, auch nicht wegen des Mädchens, das er in seiner kleinen Wohnung aufgenommen hatte. Sie war doch krank, hat er mir gesagt. Er musste ihr ja helfen. Sie konnte einfach nicht länger bei ihren Eltern bleiben, weil die sie krank gemacht hatten. Er hatte damals seine Fähigkeit entdeckt, anderen zu helfen. Ja, das Mädchen war eigentlich sein erster Fall. Ich wurde verrückt vor Eifersucht. Verstehen Sie? Ich liebte ihn ja. Er nannte das eine Affenliebe, die er mir abgewöhnen wollte. Aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dieses Weib bei ihm wohnt, während ich... Ich bekam einen Nervenzusammenbruch. Ja, ich weiß heute, ich hätte ihn nicht zwingen sollen. Er sprach von Erpressung. Aber das sagte er, wissen Sie, das sagte er, glaube ich, erst als das Kind unterwegs war, oder? Nein, das war sogar noch später. Er hatte das Kind ja selber gewollt. Er hatte es mir erklärt, wenn ich ein Kind hätte, würde ich sofort wieder normal sein. Eine Frau braucht vor allem Kinder. Er hatte mich auch geheiratet. Bestimmt, wenn ich das Kind, ich meine, das andere Kind unterwegs gewesen wäre. Dolly, das Mädchen, verstehen Sie, war inzwischen auch schwanger. Sie war ja so krank, psychisch. Und sie war von zu Hause weg. Sie hatte niemand außer ihm. Natürlich musste er sich um sie kümmern, nachdem das Kind unterwegs war. Es war ja auch sein Kind, dass sie diese... Von Erpressung sprach er erst, als ich mein Kind mich abtreiben lassen wollte. Aber er hat dann alles bezahlt. Während sie sich in Tränen auflöste, wurde in mir das Bild, das ich mir von Gerner in den letzten Tagen gemacht hatte, immer unschärfer. Ich hatte einen gewitzten Typen vor Augen gehabt, der aus der Dummheit und den Lebenskrisen irgendwelcher Manager reines Gold gemacht hatte. Aber dieses Jammerbild der Unterwerfung und Hörigkeit, das war auch irgendwie sein Werk. Sie wollte nicht begreifen, dass ich sie nicht mitnehmen konnte. Hören Sie, Frau Biege, ich komme nicht von Gerner. Ich weiß nicht mal, wo er sich aufhält. Ich komme zu Ihnen, weil ich dachte, dass Sie vielleicht eine Idee haben, wo man ihn finden könnte. Bei seinen Weibern werden Sie ihn finden, wo denn sonst? Röcke, immer neue Röcke braucht er am Sicherung. Verschwinden Sie! Bitte hauen Sie ab! Was fällt Ihnen überhaupt ein? Nachdem sie endlich kapiert hatte, dass ich nicht der Engel Gabriel war, der ihr die frohe Botschaft vom lieben Gott brachte, konnte sie mich auf einmal nicht mehr ausstehen. Sie zerrte an mir herum und drängte mich aus der Wohnung. Ich war unzufrieden. immer noch keinen Hinweis, wo ich ihn suchen könnte. Frau Bieger, ich bin's nochmal. Machen Sie doch auf, wir sollten uns noch ein bisschen über Gerner unterhalten. Silvi, ich habe Ihnen was besorgt. Ich habe uns was zu trinken mitgebracht. Es war klar, dass sie dieser Verlockung nicht widerstehen konnte. Ich musste sie noch mal zum Reden bringen. Irgendwo zwischen ihren Worten würde ich einen Hinweis auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort finden. Also, 3 Jahre habe ich mit denen gewohnt. Oder besser bei denen. Andreas hatte das Haus gemietet, nachdem Dolly ihr Kind zur Welt gebracht hatte. Ein Mädchen. Sie hat das Kind nicht angesehen. Andreas hatte vorher während der Schwangerschaft immer von einem Jungen gesprochen. Vielleicht wäre mein Kind ein Junge geworden. Andreas bat mich damals, dass ich mich um Dollys Kind kümmern soll. Dieses heruntergekommene Menschenkind hatte einmal ziemlich eng mit Gerner zusammengelebt. Ihre hündische Fixierung auf diesen Menschen erzeugte in mir eine Wut, dass ich sie am liebsten geohrfeigt hätte. Nachdem wir die Cognacflasche etwa halb geleert hatten, kramte sie aus dem Kleiderschrank einen Schuhkarton mit Fotos hervor, die ich mir anschauen musste. Ich war allmählich hundemüde, aber ich merkte, dass mich irgendetwas an Gerner zu faszinieren begann. Vielleicht nur, weil ich sah, wie Silvis Augen plötzlich lebendig wurden. Sie schwelgte in Erinnerungen. Mit 15 hatte sie Gerner kennengelernt. 1000 Bilder mit Gerner. Gerner mit Hund, Gerner beim Kahnfahren, beim Picknick auf der Wiese. Die habe ich geknipst, die Bilder, auf denen er zu sehen ist. Grüne Wiese und Gerner. Auge in Auge mit einem Bullen. Hey. Wer hypnotisiert hier wen? Schau mal, Rabe. Schau mal hier. Das bin ich. Das Bild hat er von mir gemacht. Aber das war nur ein Spaß. Ich musste mich in seinen Rollstuhl setzen und er hat mich fotografiert. Immer wieder. Das Merkwürdige war nur, dass ich allmählich tatsächlich eine Lähmung in den Beinen und in der Hüfte spürte, während es ihm immer besser ging. Wir haben das Wochen- und Monatelang hin und her analysiert. Je mehr wir drüber sprachen, umso schlimmer wurde es. Er machte mir klar, dass meine Lähmung nur Einbildung war. Er glaubte, ich wollte ihn durch mein neues Leiden strafen. Ich wollte mich zum Pflegefall machen, damit er sich von morgens bis abends mit mir beschäftigen müsste. Aber du, ich spürte Schmerzen. Ich konnte mich nicht mehr von der Stelle bewegen. Ich habe nächtelang geheult. Je mehr er mir meine eingebildete Krankheit erklärte, umso besser ging es ihm selbst. Begreifst du das? Ich habe ein halbes Jahr in seinem Rollstuhl verbracht. Leidend. Danach drehte sich der Spieß wieder um. Ich konnte bald wieder laufen und er saß wieder in seinem komfortablen Rollstuhl, von dem aus er den Gang der Welt kommentierte, seine Umgebung kommentierte, das Leid der Menschheit heilt, indem er von Liebe spricht. Er kann wunderbar von Liebe sprechen. Du musst das hören. Du spürst, wie in dir etwas lebendig wird, wenn er von der Liebe spricht. Solange du ihn nicht gehört hast, hast du nichts von ihm begriffen. Übrigens hier, da sitzt er in seinem Stuhl, umgeben von seinen Weibern. Silvi hatte mir ein Foto in die Hand gedrückt, das ihn im Rollstuhl zeigte, umlagert von 5, 6 jungen Frauen. Kechler, der Dauerläufer, hatte recht. Ziemlich gerupfte Hühner allesamt. Nachdem ich endlich diese Rollstuhlkrankheit überwunden hatte, konnte er mich plötzlich nicht mehr ertragen. Ich war nur noch manchmal am Wochenende bei ihm zu Besuch. Er war ziemlich konventionell gekleidet. Kaschmirpullover, dicke Hornbrille, die Hand auf dem Steuerhebel seines Rollstuhls. Der Ring an der linken sprang mir wieder ins Auge. Von den Frauen waren alle mit irgendetwas beschäftigt. Die eine strickte, die andere blätterte in einem Buch oder hantierte herum. 2 Kinder im Alter von 3 oder 4 im Vordergrund, nackt. Der Raum war rustikal eingerichtet. Wahrscheinlich ein Zimmer in einem Bauernhof. Idyllisch. Sehr idyllisch. Das Bauernhaus seines Bruders im Bergischen Land. Er hatte sich da eingenistet, hielt seine Wochenendseminare dort ab. Dorle war schon nicht mehr dabei. Die war schon damals gut ein halbes Jahr in einer psychiatrischen Klinik. Im Hintergrund, der da, das ist Daniel, sein Bruder. Daneben, der mit dem Bart, das ist Johann. Johann Rehfuß, unser Dichter. Wollte mal Lehrer werden, hat aber sein Examen nicht geschafft. Schrieb wunderbare Texte. Immer sehr traurig. Man wurde davon sehr traurig. Johann vergötterte Andreas. Alles, was er zu Papier brachte, wurde so lange mit Andreas diskutiert und durchgekaut, bis Johann seinen Text freiwillig in den Papierkorb warf. Seine Gedichte und Kurzgeschichten wurden, glaube ich, nie älter als 2 oder 3 Wochen. Andreas hat ihn nachher rausgeworfen, nachdem Johann einen ziemlich dilettantischen Selbstmordversuch unternommen hat. War ein netter Kerl. Ich hatte am nächsten Morgen nicht nur einen gehörigen Kater, sondern eine neue Adresse, von der ich mir einiges versprach. Silvi Bieger meinte, dass Rehfuß später Erzieher an einer Privatschule geworden sei, an einem katholischen Internat in der Nähe von Osnabrück. Also wieder Bahnfahrt. Weiter rauf nach Norden. Bevor ich mich gegen Mittag wieder in den Zug setzte, meldete ich mich zu einem knappen Zwischenbericht bei Rüschenberger. Ja, ja. Ja, hören Sie, Herr Rabe, es hat sich für uns in der Sache einiges verändert jetzt in den letzten Tagen. Der Auftrag hat sich erledigt. Darf ich wissen, was der Grund ist? Ja, es könnte sein, dass sich demnächst die Polizei mit Gerner beschäftigt. Ich hatte Ihnen, glaube ich, von diesem Selbstmord eines jungen Mitarbeiters erzählt. Ja, ja. Ja, damals dachte ich, wenn wir Gerner in der Nähe gehabt hätten, hätten wir diese Panne vermeiden können. Inzwischen haben die Anverwandten im Nachlass des Jungen Aufzeichnungen gefunden, aus denen hervorgeht, dass er vorher mindestens ein halbes Jahr Kontakt zu Gerner hatte, offenbar ungefähr an jedem Wochenende. Und es sieht so aus, als sei Gerner nicht ganz unschuldig an diesem Selbstmord. Aber ich bin in der Sache nur unzureichend informiert. Wie auch immer wir wollen uns da auf keinen Fall... Sie verstehen. Ja, ja, sicher. Für uns ist eine Zusammenarbeit mit Gerner natürlich uninteressant geworden, vor diesem Hintergrund. Weiß man denn inzwischen, wo er sich aufhält, Gerner, meine ich? Ja, irgendein Kaff in Norddeutschland. Emsland oder Friesland oder so. Warten Sie, hier auf dem Aktendeckel ist eine Notiz. Ja, Wehhagen steht da. Wehhagen. Ja. Der junge Mann war offenbar an jedem Wochenende dort. Gerner scheint dem armen Kerl systematisch den Boden unter den Füßen weggezogen zu haben. Am Schluss hat er ihn wohl weggeschickt. Aber wie gesagt, wir kommen sicherlich nochmal mit einer anderen Sache zueinander. Ich hasse es, wenn ich beim Suchen plötzlich weg von der Spur gerissen werde. Vielleicht war ich als Detektiv gar keine so schlechte Besetzung, wie ich dachte. Ich spürte deutlich, dass ich den Geruch von Gerner nicht mehr aus der Nase bekäme, wenn ich ihn nicht irgendwann selbst besichtigte. Also Wehhagen. Mit meinem Detektivspiel hatte das nichts mehr zu tun. Es war etwas anderes. Ich wollte Gerner über die Liebe reden hören. Gegen die Kopfschmerzen, die mich immer noch verrückt machten, hatte ich 2 Tabletten geschluckt. Der Schienenrhythmus schob mich langsam in den Schlaf wie in eine enge Röhre. Wieder zu mir kam, schlug ein heftiger Regen an die Scheiben. Das Wasser strömte am oberen Fensterrand vorbei. Die Landschaft wurde nach Osnabrück immer flacher. Ich musste mehrmals umsteigen, bis ich schließlich die letzten 20 Kilometer in einem Bummelzug saß, der mich Ort für Ort, Dorf für Dorf anhaltend bis ans Ende dieses schier unendlichen Schienenstrangs durchrüttelte. Wehhagen, hier ist Wehhagen. Raus in den Regen. ist eingefahren, der Nahverkehrszug von Bramsche über Fechter Wildeshausen. Sie haben Anschluss an den Bahnbus nach Emslow-Winkel um 18.35 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Der Wirt im Posthorn hatte den Namen Gerner noch nie gehört. Die einzigen Gäste, zwei Türken, zuckten ebenfalls mit den Schultern. Allerdings wurde ich problemlos im Telefonbuch fündig, das der Wirt mir über die Theke schob. Gerner, Andreas, 2237. Abendessen, Jägerschnitzel mit Pommes frites, auch egal, ich war nicht verwöhnt. Als ich bei Gerner anrief, meldete sich die Stimme eines jungen Mannes. Ich sagte ihm, dass ich unbedingt mit Gerner sprechen müsste, unbedingt, heute oder in den nächsten Tagen. Ich würde mir hier im Ort, hier in Wehhagen, ein Zimmer nehmen. Ein Moment bitte. Ja. Ein Arabe möchte Andreas sprechen. Am anderen Ende wurde offenbar gestritten. Ich hörte eine Frauenstimme, aber ich konnte nicht viel verstehen. Hören Sie? Hm? Wo sind Sie zurzeit? Hier am Bahnhof im Posthorn. Ich hole Sie mit dem Wagen. Sie können bei uns übernachten. Oh, vielen Dank, das ist sehr freundlich. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Tür aufging und jemand mit Schirm und langem Mantel eine riesige Regenpfütze ins Lokal trug. Rehfuß. Johann Rehfuß ist mein Name. Der von Gerner verbannte Selbstmordkandidat Rehfuß. Zu einem grauschwarzen Mantel trug er auf dem Kopf eine dunkelblaue Baskenmütze. Sah aus wie ein Kaplan. Ich war auf Wallfahrt zu einem seltsamen Heiligen, der über die Liebe spricht. Gerner. Ich dachte an Silvi, wie sie den Morgen stumm neben ihren leeren Flaschen verbringen würde. Was war das für ein Mensch, hinter dem ich her war? Allein sein Name hatte genügt, um Silvi auch nach Jahren voller Enttäuschung noch in Flammen zu setzen. Arabe, sagten Sie? Ja. Ich vermute, Sie sind Journalist? Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen sprechen wird. Es geht ihm sehr schlecht. Aber wir fahren erst einmal zu uns raus. Lassen Sie sich Zeit beim Essen. Ich hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, als was ich mich bei Gerner einführen sollte. Das war natürlich die Lösung. Journalist. Rehfuß schien keinen Wert auf eine ausdrückliche Bestätigung seiner Vermutung zu legen. Sehen Sie, er ist ein großer Mann. Ein wunderbarer Mann. Sie werden das selbst spüren, falls Sie ihn sehen. Wenn er vielleicht zu Ihnen sprechen wird. Aber es ist nun mit seiner Krankheit natürlich nicht mehr so leicht. Es war nie leicht, ihn zu verstehen, aber das Glück, in seiner Nähe zu leben, war doch, ja, unvergleichlich. Ihn hören. Manchmal, wenn er zu uns spricht, ist es auch heute noch wie eine Ahnung. Ein bisschen immer noch wie damals, als er... Oh nein, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Er ist immer noch ein Zauberer. Er ist krank, sagten Sie. Ich habe hab hier ein Bild, auf dem er im Rollstuhl sitzt. Ist er das? Ja, natürlich. Aber damals ging es ihm ja noch gut. Er hat schon lange keinen Fotoapparat mehr in seiner Nähe erlaubt. Wenn Sie also eine Kamera dabei haben... Muss ich Sie bitten, dass Sie... Schon gut. Vor der Tür hatte er einen uralten Mercedes-Diesel stehen, mit dem er mich durch den dichten Regen zu Gerner brachte. Wir fuhren über den kleinen Ort mit seinen Lichtern hinaus ins Finstere. Tja, Sie werden über ihn schreiben. Das ist besser. Dachte, ich müsste das tun. Ich habe früher selbst geschrieben. Nicht als Journalist. Ich meine, literarische Sachen. Das eine oder andere war wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber er war immer unzufrieden. Er schrieb ja seinerzeit auch noch selbst Gedichte. Er wollte vollkommen alles. Bei ihm hatte ich keine Chance. Sein Geist, seine Wahrnehmungsfähigkeit, sein Gefühl für Form, er war unbestechlich. Manchmal brachte er mich zur Verzweiflung. Ich bin auch schon weggegangen. Von ihm weg, verstehen Sie? Von heute auf morgen von ihm weg. Vielmehr, er hat mich weggejagt. Aber Sie sehen ja, dass ich wieder da bin. Er könnte, glaube ich, nicht mehr ohne mich leben. Ja, wirklich, schreiben Sie über ihn. Ich selbst bekomme keine zwei Sätze mehr zu Papier. Er hat mir seine Augen eingepflanzt, seinen kritischen Blick. Noch bevor ich einen Satz niedergeschrieben habe, habe ich ihn schon zweimal durchgestrichen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, dieses unbedingte Gefühl für das Vollkommene. Wir hielten auf dem Hof eines Bauernhauses. Die Tür wurde schwach von einer schmutzigen Lampe beleuchtet. Hier leben wir. Das ist unser Hof. Er hat ja damals als psychologischer Berater in der Wirtschaft eine Menge Geld rangeschafft. Sich verkauft. Aber das ist jetzt vorbei. Kommen Sie. Refus führte mich ins Haus, wo er sich von seinem nassen Mantel und der Baskenmütze befreite. Darunter trug er eine Bluse mit indischen Stickereien. Ich mache mit Dole den Garten. Das Land besteht aus Wiesen und Moor. Dole ist seine Frau. Sie werden sie kennenlernen. Natürlich müssen Sie eine Zeit lang hier bleiben, wenn Sie über ihn schreiben wollen. Sie werden sich bestimmt wohlfühlen. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Immerhin hatte Refus mir deutlich genug gesagt, was er von mir erwartete. So eine Art Heiligenbiografie von Gerner. Gerner, der große Mann im Moor. Das Letzte, was sie schriftlich von mir gegeben hatte, war der Observierungsbericht in Sachen Rüschenberger und Frau. Als Taxifahrer hatte ich nur ab und zu eine Quittung ausgestellt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich meine Rolle als Journalist hier über die Bühne bringen sollte. Vor allem wollte ich keine Wurzeln schlagen in diesem Haus. Ruhen Sie sich ein bisschen aus. Das wird gleich warm werden. Ich will sehen, ob Gerner schon heute Abend für Sie Zeit hat. Ich meine, für eine kurze Begrüßung. Vielleicht. Die Zeit, die Refus mir gelassen hatte, versuchte ich zu nutzen, um mich auf meine Rolle vorzubereiten. Ich saß auf dem alten Sofa, das in der Stube stand, und versuchte mir Fragen für so eine Art Interview auszudenken. Ich konnte ihn zu seiner Biografie befragen, auf seine Erfahrungen im Bereich der Industrie ansprechen. Ich musste irgendwie ins Zentrum von Gerners Denken kommen, so dass er keine andere Wahl hatte, als seine Erkenntnisse auf den Punkt zu bringen. Zum Beispiel, wie haben Sie es immer wieder fertiggebracht, aus Menschen hündisch ergebene Kreaturen zu machen? Nein, so natürlich nicht. Herr Gerner, verraten Sie unseren Lesern doch bitte das Geheimnis Ihres Erfolgs. Unsinn, klar. Aber sollte ich ihn wirklich bitten, über die Liebe zu sprechen? Über die Liebe. Wenn ich an Silvi dachte, hatte ich in Gerner ein Monstrum an Rücksichtslosigkeit und Egoismus vor Augen. Meine Gedanken gingen wirr durcheinander und gerieten mir immer mehr ins Fantastische. Ich sah in meiner Fantasie einen großen, weiß gekleideten Herrn mit grau-weißem Bart, der mich immer noch an einen Frauenarzt erinnerte. An seiner linken Hand blitzte ein roter Stein und seine Stimme. Ich merkte plötzlich, dass ich nicht die geringste Vorstellung von seiner Stimme hatte. Ich lauschte. Ich hörte Schritte und einen Rollstuhl auf der Diele. Refus bemühte sich, den schweren Rollstuhl über die Kanten der Türschwelle zu bringen. Ja, sicher, das war Gerner. Ich kannte das Gesicht ja von Fotos. Aber er war kaum wiederzuerkennen. Was ich sah, war das Gespenst von Gerner in eine braune Wolldecke gehüllt. Ich wusste nicht, wohin ich schauen sollte und konnte doch meinen Blick nicht losbekommen von dieser Mumie aus Haut und Knochen. Andreas, dies ist Herr Rabe, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Gespenst von Gerner in eine braune Wolldecke gehüllt. Ich wusste nicht, wohin ich schauen sollte und konnte doch meinen Blick nicht losbekommen von dieser Mumie aus Haut und Knochen. Andreas, dies ist Herr Rabe, von dem ich dir vorhin erzählt habe. Ein Journalist, der über dich schreiben will. Vielleicht wird er ein Buch über dich schreiben. Ich habe dir ja immer gesagt, dass man ein Buch über dich schreiben muss. Er schreibt gut und er hat die besten Kontakte. Du musst zu ihm sprechen. Er wird jetzt zu Ihnen sprechen. Ich fand die Art zum Kotzen, in der Refus mich vorstellte. Aber ich brachte keinen Ton heraus. Mein Mund war ausgetrocknet, meine Stimmbänder waren verklemmt. Unter der Decke bewegte sich etwas. Gerner räusperte sich und es klang, als müsste sich seine Stimme mühsam den Weg nach draußen freilegen. Er hing schlaff in seinem Rollstuhl und fixierte mich minutenlang. Eine Ewigkeit. Dann bewegten sich seine Lippen. Ich hörte ein Geflüster, zwei oder drei Worte. Die Konsistenz der Luft im Zimmer hatte sich verändert. Herr Rabe, ich möchte offen mit Ihnen sein. Den Journalisten nehme ich Ihnen nicht ab, vergessen wir das. Die meisten Menschen kommen zu mir, weil sie ihr Leben ändern wollen. Ist es das? Also, was führt Sie zu uns? Wer sind Sie? Erzählen Sie über sich selbst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit denen, die mich hier besuchen, so am schnellsten auf den Punkt komme. Ich fühlte mich wie ein ertappter Schüler. Ein kaltes Rinnsal von Schweiß lief an meinem Körper herunter. Ich sagte mir, dass der Mensch verrückt sei. Dass ich selbst verrückt wäre, wenn ich mich durch den Krüppel im Rollstuhl da beeindrucken ließe. Was heißt auf den Punkt kommen? Wer ich bin? Matthias Rabe, mein Gott. Privatdetektiv? Falsch. Rüschenberger hatte seinen Auftrag storniert. Taxifahrer gewesen. Aber was bedeutete das schon? Was sollte die Frage überhaupt? Ein abgebrochener Student der Philosophie? Meinetwegen. Überhaupt hatte ich vieles abgebrochen. Eigentlich hatte ich immer alles abgebrochen, was ich begonnen hatte. Nur meine Reise nach Wehhagen nicht. Leider. Ich war auch mal verheiratet. Kurz. Ein Jahr lang mit einer Kommilitonin. Wir hatten beide kein Geld. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Jedenfalls ging es nicht. Keine Geduld. Beide nicht. Ich hatte Freunde gehabt vorher. Kommilitonen, Kollegen. Alle irgendwie verschwunden. Ich hatte Träume gehabt und Vorstellungen. Wahrscheinlich auch ein Ziel. Ziele. Alles weg. Versandet. Irgendwann gemerkt, dass es ohne ging. Nein, gar nicht drüber nachgedacht. Alles einfach den Bach runter. Ich weiß nicht, was ich der halben Leiche da über mich erzählt habe. Ich war hierher gekommen, war sein Gast. Er hatte ein Anrecht zu hören, irgendwas. Auch über Rüschenberger, der mich auf die Suche geschickt hatte. Ich hörte noch die halbe Nacht den Rollstuhl über meinem Kopf hin und her kurven. Am nächsten Morgen brachte mir Rehfuß das Frühstück. Ich war auf dem alten Sofa eingeschlafen und fühlte mich wie gerädert. Sehen Sie, das war's, was ich meine. Es ist unheimlich, nicht wahr? Er hat den Blick. Er hat gesehen, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Dass Sie kein Journalist sind. Ich weiß nicht, was falsch ist, aber er sieht das sofort. Er sieht, wenn etwas nicht stimmt. Übrigens, er leidet sehr unter dem, was Sie ihm über sich erzählt haben gestern Abend. Ich darf Ihnen das sagen. Er hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Diese Disharmonie, wissen Sie? Diese Disharmonie, sagte er, als ich ihn nach oben brachte. So etwas quält ihn. Er wird sicher mit Ihnen noch darüber sprechen. Was hatte ich denn erzählt? Ich wusste es nicht mehr. Ich wollte Rehfuß fragen, was er meinte, aber er lächelte mich so verständnisvoll an, dass mir übel wurde. Ich hätte mich selbst treten können und war entschlossen, noch im Laufe des Morgens abzureisen. Aber er, Gerner ist es doch, der die Disharmonie erzeugt. Ich musste an Sylvie Bieger denken. Er war es doch, der diese Frau kaputt gemacht hatte. Und der junge Mann von Rüschenberger, es gab Gründe anzunehmen, dass Gerner ihn in den Selbstmord getrieben hatte. Gerner, und zwar hier in Wehhagen wahrscheinlich, hier in diesem Haus. Und Kechler mit seiner idiotischen Lauferei, Rose am Klavier, die ewige Mondscheinsonate, noch ein paar Narren, Opfer der Gernerschen Harmonienlehre. Herrgott, wenn das das Ergebnis war. Und nun ich? Ich hätte mein Leben schon auf die Reihe bekommen, wenn er mir zugehört hätte. Er hat den Faden doch abgerissen, noch bevor ich seine Frage richtig beantwortet hatte. Er hat doch gar nicht zugehört, wenn er sich nicht abgewendet hätte. Sprechen Sie mit ihm. Es wird Ihnen helfen. Gerner war es doch, von dem die Disharmonie ausging. Ich würde es ihm ins Gesicht sagen, egal welche Folgen das für ihn haben würde. Am Abend saß ich immer noch auf diesem alten Sofa. Es regnete schon wieder. Ich wollte weg von hier. Aber Gerner hatte ja angekündigt, dass er noch mit mir sprechen wollte. Ich würde ihm meine Meinung sagen. Der Mensch hatte endlich seine verrückte Rollstuhlfahrerei eingestellt. Diese ständige Unruhe da oben konnte einen an den Rand des Wahnsinns treiben. Während des Tages wollte ich ein paar Mal nach oben laufen, um die Mumie aus dem Fenster zu werfen. Ich rannte in der Stube hin und her, um mir selbst zu beweisen, dass ich noch beweglich war. Denn solange ich auf dem Sofa saß, stieg in mir immer wieder die scheußliche Angst auf, gelähmt zu werden. In meiner zweiten Nacht in Wehhagen hatte ich Albträume, in denen vor allem das Moor eine Rolle spielte. Das Land besteht aus Wiesen und Moor, hatte Rehfuß gesagt, als er mich ins Haus führte. Ich träumte von Moorleichen und dass ich selbst dabei war, im Moor zu versinken. Am Morgen war ich schweißgebadet. Glauben Sie, dass er heute Zeit für mich hat? Dass ich heute mit Gerner sprechen kann? Sehen Sie, ich muss zurück. Ich hatte eigentlich vor... Sie müssen Geduld haben. Er ist sehr matt. Sehr matt. Vor allem müssen Sie Geduld mit sich selbst haben. Wenn ich in seiner Nähe etwas gelernt habe, dann, dass niemand, auch er, nicht helfen kann, wenn einer keine Geduld mit sich selbst hat. Es ist nicht der Arzt, der heilt, es ist die Wunde, die heilt. Sie heilt von selbst. Verstehen Sie? Alles geht von Ihnen selbst aus. Er kann Ihnen nur sagen, wo der Punkt ist. Ihr Punkt. Verstehen Sie? Ihr spezieller Punkt, von dem aus alles ins Gleichgewicht zu bringen ist. Ich musste schon wieder an Rose denken, den blöden Pianisten, und an Kechler, den Hechler. Und ich spürte das taube Gefühl in den Beinen. Als ob ich bis zu den Hüften im Moor stecken würde. Bei Silvi hatte er offenbar diesen speziellen Punkt nicht gefunden. Gerner selbst war dieser wunde Punkt. Mir war völlig klar, dass ich hier weg musste und dass das taube Gefühl in meinen Beinen pure Einbildung war. Vor allem war ich nicht so schwachsinnig zu glauben, dass die Mumie dort oben darunter litt, dass ich, also irgendein reingeschneiter Gast, aus meinem Leben nur Scheiße gemacht hatte. Was ging Ihnen das an? Ja, Scheiße. Ich hatte immerhin tagelang Zeit gehabt, über diesen Kaugummi-Leben nachzudenken, den ich nun schon 30 Jahre durchgekaut und langgezogen hatte. Mir war Tag und Nacht nur noch speiübel. Und nicht mehr bloß beim Gedanken an Rehfuß oder Kechler, sondern wenn ich an mich selbst dachte. Während ich auf dem Sofa lag, rollte mich der Rollstuhl da oben eine Etage über mir mürbe. Hin und her. Gerner hatte gesiegt. Hatte hin und her fahrend, ohne mich mit einem einzigen Finger anzurühren, Hackfleisch aus mir gemacht. Ich war so weit, dass er meine Psyche zu einem Bällchen rollen konnte. Er hatte gesiegt. Oder besser, hätte gesiegt, wenn nicht. Guten Tag. Und hier, wenn ich kurz vorstellen darf, Herr Rabe. Guten Tag. Studiert Philosophie und ist zurzeit zu einem Seminar hier bei uns in Wehhagen. So eine Art Privatissimi über Herrn Gerner. Ja. Herr Rabe, ich zeige gerade Herrn Becker und Herrn Stöber das Haus. Die Herren sind von der Polizei und möchten nachher auch mit Ihnen ein Wort sprechen. Zuerst haben wir aber jetzt einen Termin mit Gerner. Sie haben noch ein bisschen Geduld, nicht wahr? Es waren diese beiden Polizisten, die mich wieder zu mir selbst brachten. Ihr Besuch hier hatte mit dem Selbstmord von Rüschenbergers Mitarbeiter zu tun. Man hatte Gerner nur einige Fragen gestellt zu dem jungen Mann, der mehrmals an seinen Seminaren teilgenommen hatte. Vom Verdacht an der Mitschuld schien man weit entfernt zu sein. Die beiden Herren hatten sich schnell überzeugt, dass Gerner schwer krank war und gewiss keine Kraft mehr hatte, auf Menschen intensiv einzuwirken. Ich bestätigte das ohne jede Einschränkung und lobte Wehhagen und den Bauernhof wegen seiner Stille. Ja, ein idealer Ort zur Meditation. Manchmal möchte ich meinen Job einfach an den Nagel hängen und auch irgendwo sitzen und denken. Ja, sitzen und denken. Wissen Sie, ein bisschen Philosophie, das wär's doch. Die Berufsscheiße vergessen. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Ich bat die beiden, mich in ihrem Wagen zum Bahnhof nach Wehhagen mitzunehmen. Mir war jegliches Zeitgefühl abhanden gekommen. Die Taubheit hatte ich immer noch in den Beinen. Nach fünf Tagen Wehhagen, endlich wieder im Zug. Richtung Süden diesmal. Ein Bier bitte. Das Geräusch der Eisenbahn. Der Mann mit den Getränken, wie er das Bier in den Plastikbecher füllt. Wie ich mein Portemonnaie nach Münzen absuche. In Sicherheit. Wehhagen, das war woanders. Weit weg. Zum Glück. Als ich den Becher zum zweiten Mal ansetzte, hatte ich plötzlich das Gefühl, an einem Haken zu hängen. Gerner hatte mir nichts getan. War ja nur noch ein Nichts, der Mann. Und doch, meine Abreise aus Wehhagen, das war auch, natürlich wusste ich das, war auch eine Flucht. Vor wem eigentlich? Ich schloss die Augen. Ich hatte ganz ernsthaft das Gefühl, mit dem Leben davongekommen zu sein. Aber was für ein Leben? Dann dieses Geräusch. Fortwährend dieses Geräusch über mir. Sie hörten Die Reise nach Wehhagen. Hörspiel von Edgar Piel. Die Personen und ihre Sprecher waren Rabe, Christian Brückner, Rüschenberg, Klaus Schwarzkopf, Rose, Gerd Baltus, Kechler, Siegfried Kernen, Sylvie Bieger, Freuden der Welt nicht ruhiger als du bist.